Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Möwentalk. Das ist die Sendung, in der ich, Jonas, mit meinen Redaktionsmitgliedern über Themen rede, die Sie besonders interessieren. Dabei könnt ihr also die Stimmen hinter dem Campusradio besser kennenlernen und nebenbei noch mehr über ein Thema erfahren, über das ihr vielleicht noch gar nicht so wirklich nachgedacht habt. Heute ist bei mir Julius. Hey, na? Und wir haben gleich was zu verkünden, denn dies wird meine letzte Möwentalk-Sendung sein. Ich wollte Trommelwirbel. Achso, ja, mach. Ja, heute ist meine letzte Möwentalk-Sendung. Hängst du die Schuhe an den Nagel? Ja, sagt man das so? Ich glaube, ja. Oder die Kopfhörer an den Kopfhörerständer. So, nämlich, genau. Und du wirst diese tolle Sendung übernehmen. Kapern. Übernehmen. Ich werde diese Sendung übernehmen. Ich dachte mir, Jonas hat das zwar schon gut gemacht, aber da ist noch Verbesserungspotenzial. Und da in diese Lücke will ich rein. Ja, die Lücke, die eigentlich ja nur sehr klein ist, aber... Das stimmt. Die Sendung hat mir sehr doll gefallen. Ich dachte so ein bisschen, die Redaktionsmitglieder kennenlernen, ist ja auch nicht schlecht. Und wir werden schauen, was die Zukunft so bringt für diese Sendung. Wir haben nämlich noch einige Leute, die noch gar nicht zur Stimme gekommen sind, so wie ich. Genau. Ich wurde ja auch noch nicht eingeladen. Du warst leider ja immer so mein Kandidat für Notfälle. Ja. Leider gab es dann gar keinen richtigen Notfall, beziehungsweise war der Notfall so notfallig, dass ich auch selbst nicht konnte. Ja. Blöd. Nee, aber ich höre tatsächlich auf, weil ich einfach nicht mehr die Zeit dafür habe und freue mich aber, dass Julius als kompetenter Journalist das machen wird. Ja, Thema Journalist passt auch ganz gut, denn da nehme ich jetzt mal diese Überleitung, denn darüber werden wir heute auch ein bisschen reden, über den Journalismus, den wir beide ja schon betreiben. Man kann sich ja einfach so als Journalist bezeichnen in Deutschland. Das geht relativ schnell, ja. Und deswegen würde ich auch mal sagen, wir sind auch schon Journalisten. Und darüber werden wir heute reden, über unsere Erfahrungen im Journalismus, über unsere Ziele und was es sonst noch zu erzählen gibt. Wir werden das Thema Lokaljournalismus auch ein bisschen aufmachen, was ja das Campusradio auch irgendwo ein bisschen ist. Und zwischendurch gibt es auch schön noch ein paar Songs. Ja, genau. Wir haben beide Songs mitgebracht. Perfekt. Dann hören wir uns jetzt gleich wieder und dann werden wir ein bisschen über unsere Erfahrungen im Journalismus reden. Bleibt unbedingt dran. Machst du jetzt immer auf Pause? Nein. Oder lässt du laufen einfach? Lass laufen. Okay, lass laufen. Hey, ihr seid immer noch bei Möwentalk. Heute am Mikrofon der neue Moderator von Möwentalk, Julius, das bin ich. Und neben mir steht sozusagen mein Ex. Nämlich, oder der Ex von Möwentalk wohl eher, nicht mein Ex. Okay, Der Ex von Möwentalk von der Sendung, nämlich Jonas. Ja, ich freue mich. Stell dich doch einmal kurz vor nochmal für die Leute, die jetzt erst zugeschaltet haben. Ja, ich bin Jonas, ich moderiere Möwentalk nun seit einem Semester und höre jetzt auf. Das ist es. Ach, du hörst jetzt auf. Womit du nicht aufhörst, ist mit dem Journalismus, denn wir sind hier in einem journalistischen Format. Du hast diese Sendung ja geboren, könnte man auch sagen. Darauf willst du natürlich auch aufbauen in deiner späteren Karriere. Ist es denn dein Ziel, später Journalist zu werden? Ja, also ich würde schon gerne Journalist werden. Man kann es ja immer gar nicht so sagen, ob man da wirklich nachher landet, gerade im Studium. Aber klar, das Ziel ist, Journalist zu werden. Und ich würde mich mega freuen, wenn ich später im Fernsehen irgendwie mal eine Sendung moderieren dürfte. Du studierst Politikwissenschaft und Musikwissenschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Möchtest du denn auch in diesen Bereichen sozusagen journalistisch tätig werden? Ja, also ich glaube, mit den beiden Fächern wird man, also das sind auch so die klassischen Sachen, wo man vielleicht journalistisch tätig werden, also wenn du im Radio arbeitest, ist es ja schon mal nicht schlecht, wenn du so ein bisschen Ahnung von Songs hast. Und ansonsten, Politik ist natürlich das Top-Thema. Evergreen. Ja, aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, so musikjournalistisch tätig zu werden. Also, dass ich wirklich rausgehe und, also ich studiere historische Musikwissenschaft, dass ich dann, keine Ahnung, Orchester dabei begleite, wie sie irgendwas machen, um dann Beiträge dafür zu erstellen. Das glaube ich nicht. Aber ich finde es gut so. Also, die Kombi ist sehr interessant und ich glaube, die hilft mir auch schon mal weiter. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen formuliert, in welche Richtung es gehen soll. Hast du denn in dieser Sparte auch schon Erfahrungen gesammelt? Darum soll es ja heute auch gehen, um Erfahrungen. Konntest du da schon ein paar einsacken? Ich meine, Campusradio ist obvious, dass du da schon ein paar deine Fühler schon mal ausgestreckt hast. Aber gibt es darüber hinaus noch ein paar Sachen? Ja, also das Ding ist, Campusradio ist ja, würde ich jetzt schon mal als das große Ding hier erwähnen. Also würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie in den Journalismus will, an der Uni gucken, ob es da Hörfunk gibt oder halt auch Albrecht, die Zeitung bei uns. Also da habe ich auf jeden Fall schon viel gelernt und viel mitgenommen. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich habe schon ein paar Veranstaltungen moderiert. zu Hause, bei Freunden, bei Familie. Auf der Bühne dann? Auf der Bühne. Meine Tante hat eine Tanzschule und da habe ich dann schon Veranstaltungen moderiert. Und so, das sind meine Sachen. Und dann habe ich auch ein Praktikum vor kurzem gemacht. Wo war das denn? Beim NDR. Ach, beim NDR, hier in Kiel. Genau. Und wie war das? Hast du da schon irgendwie schon gemerkt, worauf du vielleicht besonders Bock hast oder worauf du vielleicht auch keinen Bock hast? Das ist ja manchmal viel wichtiger, dass man bei manchen Tätigkeiten merkt, shit, mir gefällt das gar nicht so. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Mhm. Ja, sehr interessant eigentlich. Ich habe vor allem erstmal versucht zu verstehen, wie so ein Funkhaus aufgebaut ist, weil du bist ja dann in einer Redaktion drin, aber da gibt es ja so viele Ecken, an denen geschraubt wird, um da nachher eine Sendung hinzukriegen. Und ich fand, dass eigentlich die Nachrichten mit das Interessanteste waren, weil die waren auch so in dem Studio, also gleich neben dem Studio, und das war so einfach so ein enger Ablauf zwischen der aktuellen Sendung und den Nachrichten. Fand ich mega spannend auf jeden Fall da. Und da würde ich auch mehr vielleicht reingucken wollen beim nächsten Mal. In welcher Redaktion warst du denn jetzt tätig? Also wenn du sagst, da gibt es mehrere Redaktionen, du warst im Hörfunk, wie ich das schon habe. Welche Redaktion warst du zuständig? Ich war in der, man nennt es im NDR Fläche. Das sind alles so die Beiträge, die nicht nachrichtlich sind. Ja. Also so, wenn zum Beispiel irgendwas passiert oder irgendein Kulturbeitrag oder dass man irgendwie Stimmen einholt, auch von draußen, von den Leuten. Alles so, was zwischen den Songs und den Nachrichten passiert, ist eigentlich so die Fläche. Und du hast da auch schon jetzt richtig Erfahrung gesammelt. Hast du schon an einem Beitrag mitgearbeitet, an den Nachrichten mitgearbeitet? Ja, ich habe auch eine eigene Umfrage tatsächlich geführt und die wurde gesendet. Und ja, ich habe bei den Nachrichten habe ich auch mitgearbeitet. Also ich habe überall halt so über die Schultern geguckt. Ich hatte jetzt nur 2 Wochen Praktikum. Das war jetzt nicht so intensiv, dass ich da wirklich krass viel hätte machen können irgendwie. Ja, aber ich finde gerade diese kurzen Praktika zeigen einem ja trotzdem so ein bisschen den richtigen Alltag, weil man sieht dann so eine Sendung im NDR, man hört die, man schaut die im Fernsehen, aber wie die zustande kommen, das kriegt man ja eigentlich gar nicht mit. So. Also da ist ja nie so ein Making-of oder so. Genau. Und dafür finde ich sowas immer richtig gut. Ich hatte auch mal ein Praktikum bei so einem Regionalsender in Norderstedt bei Noah 4. Shoutouts an Noah 4 an dieser Stelle. Ist ein toller Sender. Der ist so ein bisschen aufgebaut wie die Tagesschau, richtig, nur halt für lokale Sachen. Also da wurden dann den Tag über die Sendung, also die Beiträge gemacht, da wurde dann in die umliegenden Dörfer oder innerhalb Norderstedts irgendwie rumgefahren, da irgendwas aufgenommen und dann wurde die Sendung vorbereitet und abends wurde das dann richtig live aufgenommen sozusagen. Das heißt, unser Moderator stand da und hat dann die einzelnen Moderationen gemacht und zwischendurch waren diese Beiträge, wie es eben in der Tagesschau auch ist. Und das fand ich ja eben auch so cool, weil man dann wirklich so hinter die Kulisse geschaut hat. Man hat zum einen, ist man auf die Beiträge mitgefahren, hat da sich das angeguckt, hat mitgefilmt so ein bisschen. Und dann hat man aber auch die Post-Production mitgenommen. Das heißt, wie dieser Beitrag geschnitten wird, was kommt rein in den Beitrag, was kommt nicht rein. Das finde ich immer so spannend, weil man nimmt ja deutlich mehr auf, als jetzt im Endeffekt in die Sendung reinkommt. Und das finde ich immer super spannend. Und wir hatten da auch so richtig, richtig witzige Beiträge, wie zum Beispiel den Rosenkavalier. Den wollte ich noch mal kurz vorstellen. Da ging es darum, dass und in Norderstedt wohnen viele alte Menschen, könnte man, glaube ich, schon so sagen. Und dieser Moderator ist relativ bekannt in Norderstedt, weil es halt nur diese eine Sendung gibt. Und der macht das auch schon seit 20 Jahren oder so. Und dann konnte man anrufen, wenn man irgendwie Geburtstag hatte oder so, beziehungsweise wenn ein Freund oder eine Freundin Geburtstag hat. Und dann konnte man den rufen. Und der ist dann mit einem Strauß Rosen dahin gegangen und hat sozusagen das Geburtstagskind oder die Geburtstagsperson überrascht und hat diese Rosen überreicht. Und dann war das ein großes Happening. Und das wurde alles gefilmt und das war dann so ein Beitrag. Und das sind so die schönen Momente, finde ich, auch im Lokaljournalismus, den man auf der großen Ebene nicht hat. Und da können wir nämlich gleich auch noch ein bisschen drüber reden, über Lokaljournalismus generell. Denn wir können ein bisschen unsere Meinung dazu sagen, wie wir das so finden, denn da gibt es ja gerade ein großes Streitschema, ob man das gut beheißt oder ob man eher auf die höhere Ebene guckt. Wir wollen jetzt aber erstmal euch nochmal ein bisschen auflockern da draußen. Wir haben jetzt viel schon mal den Journalismus angeschnitten, unsere Erfahrungen mit euch geteilt, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen nochmal, dass ihr eure Glieder nochmal lockert, so zwischendurch. Und da hast du uns einen Song mitgebracht. Wer ist das denn? Wer ist das? Ja, einer meiner absoluten Lieblingssongs ist Don't Call Me Up von Mabel. Einfach, weil das so eine, ja, schon fast schon freche und selbstbewusste Stimmung immer ist. Also den brauche ich schon immer, um mich aufzuputschen. Okay, dann hoffen wir, dass das auch jetzt bei unseren ZuhörerInnen klappt. Das wird auf jeden Fall. Dass die ein bisschen abflippen können. Und dann werden wir gleich noch über den Lokaljournalismus reden. Bis gleich und viel Spaß. Ihr hört immer noch das Campus Radio Kiel, ihr hört immer noch Möwentalk. Bei mir steht heute Jonas und Jonas möchte so richtig durchstarten im Journalismus. Wir haben eben schon über unsere Erfahrungen gesprochen, über Lokaljournalismus auch schon geredet, denn dort habe ich mal ein Praktikum gemacht, da habe ich gerade schon ein, zwei Anekdoten erzählt. Und jetzt wollen wir dieses Fass, dieses riesengroße Fass des Lokaljournalismus, wollen wir mal aufdrehen und auskippen und mal schauen, was sich da drin befindet. Und vielleicht kannst du ja mal so ein Statement abgeben zum Lokaljournalismus und dann reagiere ich da mal drauf. Ja, zum allererst, bevor ich dieses Statement abgebe, möchte ich einmal kurz sagen, dass mir dieses Thema auch ein bisschen aufgedrückt wurde. Von wem? Weiß ich jetzt auch nicht, wer heute unbedingt darüber sprechen wollte. Aber ja, Lokaljournalismus, also das ist ja so echt so eine kontroverse Sache. Ich finde es super wichtig, weil ohne Lokaljournalismus läuft ja nichts. Also du kannst ja keinen großen Journalismus machen, wenn du nicht auch tiefer reingehst, so in die Region. Also Lokaljournalismus finde ich schon absolut wichtig. Aber der hat ja so ein bisschen, ja, schlechten Ruf, würde ich mal sagen, weil man dann halt auch meistens auf dem Land irgendwo wohnt. Was nicht schlecht ist, ich komme auch vom Land, aber dann ist man so ein bisschen abgehangen, wie sagt man? Von der restlichen Gesellschaft. Von der restlichen Gesellschaft und von der Medienlandschaft. Ja, man hat ja nur seine drei Dörfer und dann passiert vielleicht nicht so viel Interessantes. So ist ja das Bild irgendwie vom Lokaljournalismus. Ja, und wie ist deine Meinung? Meine Meinung, Habe ich das nicht gerade gesagt? Nee, du hast eine objektive Meinung gesagt. Das Bild ist, dass es uninteressant ist. Ich will es von dir nochmal in dieses Mikrofon hören, dass du es uninteressant findest. Ich glaube, ich persönlich würde es uninteressant finden. Würdest du es finden oder findest du es? Du versuchst dich da ein bisschen rauszuziehen. Und die Sendung ist jetzt auch ein bisschen investigativer geworden, hier, seitdem ich hier vor dem Mikrofon stehe. Das heißt, ich bin jetzt Lanz und unterbreche dich bei jedem Satz, bis ich die Antwort haben will, ich habe. Tolles Vorbild. Nee, also für mich wäre es halt nichts. Okay. Das ist es. Aber ich weiß, dass es super wichtig ist. Genau, weil ich bin auch irgendwie aufgewacht vor ein paar Momenten und dachte, weil meine eigentliche Einstellung war immer, okay, Lokaljournalismus, ich möchte Journalist werden und ich muss durch diesen Lokaljournalismus durch, weil da kriegst du eben niederschwellig ein Praktikum, da kannst du dich einbringen, da kannst du über das Schwimmbad von nebenan mal berichten, um dann zu den großen Stories zu kommen, um dann irgendwie beim ARD, ZDF, dies, das, coole Plätze zu kriegen. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. So. Es ist ein guter Startpunkt, aber man muss auch ein bisschen die Wichtigkeit sehen, denn vielleicht ist es gar nicht dieses Durchquälen durch den Lokaljournalismus, sondern ich glaube, da ist auch eine ordentliche Chance drin, sich auch auszutesten, weil ist es nicht vielleicht auch eine Kunst, das ist jetzt mal eine Frage an dich, ist es nicht auch mal eine Kunst, so ein banales Thema wie dieses 50 Jahre Jubiläum von Schwimmbad Wellsee, sich als Thema zu nehmen und daraus eine coole Story zu machen, dass Leute das sehen und denken, wow, hätte ich nicht gedacht, dass man da so viel rausholen kann. Absolut. Also jeder, der das kann und dafür auch ein Händchen hat, den finde ich klasse. Also ist wirklich so, es ist nicht so einfach, gerade wenn du so ein bisschen Themen hast, die eher mau sind, wo du wenig Informationen auch hast, da dann loszugehen, Material zu sammeln und ja, auch wenn du zum Beispiel mit Leuten redest, Interviews führst, du weißt ja nie, was die sagen. Also du kannst es ein bisschen steuern, ja, aber im Endeffekt weißt du nicht, was sie sagen und du musst dann versuchen, halt da was Cooles rauszubauen oder was Interessantes. Also du willst ja nicht unbedingt Unterhaltung in dem Moment. Du willst ja meistens informieren. Und das aber so zu machen, dass dir die Zuschauer oder Zuhörer nicht weg oder abhanden kommen einfach, das ist ziemlich schwierig. Und das muss man beherrschen. Und das kann man aber, glaube ich, auch üben und kennenlernen. Ja, weil ich denke auch so ein bisschen, dass 80. Interview mit Apache oder so, ist natürlich vielleicht auch noch interessant, aber gibt es nicht viele verborgene Talente und verborgene KünstlerInnen, die irgendwo rumschwirren und die einzucatchen und da eine coole Story draus zu machen, hilft, glaube ich, so der Medienlandschaft vielleicht auch noch ein bisschen mehr, als wenn immer die gleichen Gesichter, ich glaube, da ist auch so ein bisschen so ein Trend erkennbar, dass halt so Nina Tschubber kriegt 1 Million Interviews jetzt, weil sie halt gerade so einen Boom hat und in 2 Jahren ist es wahrscheinlich auch schon wieder egal. Ist es nicht vielleicht cooler, auch so viele Persönlichkeiten rauszukriegen und nicht immer die gleichen Gesichter zu sehen? Ja, absolut. Und das Ding ist ja, wenn du das 1000. Interview führst, dann versuchst du ja einfach Fragen zu stellen, die sonst noch niemand gestellt hat. Aber das ist halt irgendwann an einem Punkt schwierig, weil du sie dann fragst, was sie zum Frühstück isst. Ja, wie magst du halt ein Frühstücksei? Irrelevant. Ja. Ist immer so ein, wie sagt man, Grätsche? Ja, eine Schere. Schere? Irgendwas, was auseinandergeht? Irgendwas, was, das ist halt so ein Ding, was ja, halt so auseinandergeht. Auch manchmal. Ne? Und dann ist mir nämlich auch, letztens habe ich nämlich mit unserem, oder meinem Mitbewohner Moritz und unserem Redaktionsmitglied Moritz gesprochen. Ach, ihr seid Mitbewohner? Genau, das wolltest du jetzt hier so einfach droppen? Ja, wollte ich einfach mal droppen. Okay. Wir haben da auch eine Sendung, wo wir noch mehr darüber reden. Aber ich habe letztens mit ihm geredet und den Gedanken, den er mir da gesagt hat, fand ich auch ganz interessant. Denn er meinte zu mir, ist es nicht als Journalist auch spannend, in einer Redaktion zu arbeiten, wo nur 5 Leute sitzen? Weil dann bist du einer von 5 Leuten und hast direkt, so, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, die Möglichkeit, direkt viel Verantwortung zu übernehmen, viel zu machen, weil dann kommst du in die Redaktion, die sagen, hier, wir haben das Thema, du gehst mit dem einen Kameramann oder mit dem einen Tonmann oder Tonperson, gehst du los und filmst das. Und wenn du in die Redaktion von einem größeren, von einer Riesenredaktion kommst, beim NDR oder was auch immer, dann bist du erstmal einer von vielen, dann bist du direkt untergeordnet und läufst vielleicht erstmal nur mit, weil die halt eine gewisse Professionalität haben vielleicht, die sie nicht aufs Spiel setzen wollen. Und bei so kleinen Redaktionen hast du dann die Möglichkeit, okay, du kriegst direkt das Rampenlicht. War das eine Frage? Ja. Nee, du kannst einfach so reagieren oder ob du mir zustimmst oder nicht. Oder ob du dir das ja auch selber zutraust. Das nee, ja. Nee, schon, aber nicht so intensiv, glaube ich, wie du das machen würdest. Ich kenne dich ja und du bist ja, also du lässt dich echt für jedes Thema begeistern, wo ich dann immer eher so, naja, aber muss das denn sein und so. Ich glaube, du kannst es halt viel besser als ich. Ich würde es wahrscheinlich auch hinkriegen und ich würde auch einen Beitrag abliefern können. Aber ich glaube, du könntest es viel interessanter einfach auch von Anfang an, dich dafür begeistern und dahinter zu stehen. Und ja, das sehe ich tatsächlich bei mir gerade als kleine Schwäche so an. Oh Gott, jetzt sage ich das allen. Ist eine Reflexion auch, diese Sendung. Und ja, auch Lobeshymnen an mich, die nehme ich gerne an. Dankeschön. Ja. Dann bin ich auch so arrogant. Deswegen ersetzt du mich ja jetzt auch. Ja, ersetzen, ja doch, eigentlich schon. Und wir haben ja eben schon über Erfahrung gesprochen. Du hast gesagt, beim NDR, ich habe so Regionaljournalismus schon gemacht. Und würdest du denn jetzt so, wir reden nämlich gleich noch über, was sind unsere Ziele. Und um das vielleicht einmal schon mal anzuteasern, würdest du jetzt als nächsten Schritt eher so eine lokaljournalistische Sache annehmen? Du hast es jetzt natürlich schon ein bisschen runtergespielt oder dass du darauf nicht so Lust hast. Oder würdest du doch, ich bewerbe mich ganz oben, da, was mein Ziel auch ist, ich bewerbe mich irgendwie in Berlin bei irgendeinem Praktikum. Oder würdest du sagen, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, in Anführungszeichen, ist es überhaupt ein Schritt zurück, und gehe nach Kiel-Wellsee in irgendeine Redaktion? Ich weiß nicht, was mit Wellsee heute aussieht. Ist das überhaupt ein Stadtteil, ja, oder? Das ist halt eine sehr komplexe Frage auch, weil ja, wir haben noch 2 Minuten. Du musst halt gucken, was du kannst. Ne? Also das Wichtigste ist ja im Leben herauszufinden, wo du drin gut bist und was du kannst und wo du dich wohlfühlst. Und ich glaube, dass ich mich eher so ins Studio so setzen würde, weil ich glaube, mir liegt viel daran, Sachen zu präsentieren und ja, für Leute einfach ein vertrautes Gesicht zu sein, wo man weiß, okay, der bringt mir jetzt täglich die Nachrichten ins Haus, als der sie wirklich erstmal zum Sender bringt. Also ich glaube, ich kann es, glaube ich, besser. Das ist natürlich auch eine voll subjektive Meinung. Ich bin offen für alles, sage ich mal so. Muss man heutzutage auch sagen. Aber ja, ich würde mich jetzt nicht, also wenn ich da 2 Stellen hätte, ja, vor mir liegen. Machen wir mal so. Dann würde ich auf jeden Fall mich auf die andere da. Okay. Ob man das jetzt als höher bezeichnet oder so, das ist, glaube ich, schwierig sozusagen. Okay, aber du hast heute Journal und du hast Lokalzeitung aus Mettenhof. Da sagst du heute Journal. Würde ich mich wahrscheinlich dem Drang hingeben, doch zu sagen heute Journal, weil es die Marke einfach größer ist. Na gut. Okay. Aber so sind wir alle auch irgendwie von unserer Gesellschaft gezwungen worden. Das ist gezwungen so, ne? Das sozialisiert. Das ist halt einfach durch die Sozialisation, das ist halt geiler, das ist größer, das ist bekannter. Mehr. Ja. Alle wollen den Fame hinterher, oder? Alle wollen vor allem auch glücklich sein im Leben. Und da starten wir jetzt direkt in den Song, den ich heute mitgebracht habe, nämlich Glücklich. Der ist natürlich von niemandem geringeren als Crow und 01099, dieser tollen Rap-Gruppe. Ich höre nämlich auch Rap und Hip-Hop. Und da hören wir jetzt mal gleich rein und reden dann noch übers Glücklichwerden, nämlich über unsere Zukunft. Bis gleich. Und das war Maniac von Macklemore, von seinem neuen Album. Und wir sind hier immer noch beim Campus Radio Kiel. So sieht's aus, ja. bei der Sendung Möwentalk. Wir reden heute über Journalismus, über Lokaljournalismus, haben wir gerade schon debattiert. Und jetzt wollen wir unsere persönlichen Ziele nochmal vor Augen nehmen, denn die sollte man ja immer im Blick behalten, damit man auch am Ende richtig ankommt und nicht aus Versehen falsch abbiegt. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Und du bist heute mein Studiogast, Jonas, heißt du, ne? War das? Ja, ich bin Jonas. Okay. Vielleicht kennt man mich, ich habe die Sendung hier mal moderiert. Ach ja. Und jetzt wollen wir ein bisschen über unsere persönlichen Ziele reden, die wir ja im Journalismus so haben oder auch nicht haben, die wir vielleicht schon skizziert haben oder nicht. Darüber wird es jetzt gehen. Und Jonas, meine Frage an dich, hast du Ziele im Leben? Ja, wo soll ich da anfangen? Natürlich habe ich Ziele. Liebe. Zum Beispiel. Ja, ja. Aber jetzt berufsspezifisch. Berufliche Ziele. Tatsächlich ja, ich möchte Journalist werden. Das ist ja die Sache, warum wir hier gerade reden. Aber ich möchte tatsächlich gerne in die Kindernachrichten kommen. Irgendwie. Mal gucken, ob das klappt, weil ich finde es ganz wichtig, dass man Kinder frühzeitig informiert und darüber aufklärt, was auf der Welt passiert. Weil das sind die Leute, die wir später, also die später einfach, die sind. Die Welt machen. Die Welt machen. Die für alles verantwortlich sind. Wenn ich irgendwo als Opa rumsitze, sind die dafür zuständig, dass die Welt weiterrollt und ich mein Klopapier kriege oder ja, so. Das ist richtig. Okay, vielleicht blödes Beispiel. Aber nee, ich finde es wirklich absolut wichtig und das ist mir echt eine Herzensangelegenheit, dass man Kinder so, wie es für sie passt, in dem Umfang gut informiert. Ja, Kindersendung ist ja auch ein weites Spektrum. Du hast ja jetzt schon ein bisschen mit dem Studium Hintergrund, so Politikwissenschaft, ja auch schon so eine gewisse Richtung. Hast du denn da schon ein bestimmtes Format, was es jetzt schon gibt? Oder hast du vielleicht auch eins, was du dir wünschen würdest oder was du denkst, ah, das wäre eigentlich ein cooles Konzept und das wäre wichtig für Kinder? Ui. Also ich bin halt ein ganz großer Fan von ZDF-Logo. Ja, kenn ich. Die Kindernachrichten im Fernsehen. Einfach schon immer gewesen, habe ich halt auch als kleines Kind geguckt und sehe das so als das Ding für die Kindernachrichten. Es gibt auch viele verschiedene andere. Es gibt im Hörfunk, es gibt ja auch richtig Kinderzeitschriften beziehungsweise Zeitungen, die auch kommen. Es gibt ja auch so, in Zeitungen gibt es ja auch so Kinderabteile, die auch gut informieren. Ein Konzept, was ich gerne haben möchte, ich glaube, es gibt schon viele Kinderkonzepte, auch so, was dann so Information mit Unterhaltung verbindet. Nee, könnte ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also klar, irgendwas mit Kindern auf jeden Fall, eine Sendung mit Kindern ist halt cool, weil dann hast du die Leute, über die du halt sprichst, auch vor Ort. Ah, es gibt bestimmt auch schon jedes Konzept, oder? Es gibt schon viel. Was sagst du dazu? Genau, ich denke auch so ein bisschen diese Unterhaltung oder auch spielerische, was bei Kindern, glaube ich, auch für den Lernprozess relativ wichtig ist, so spielerisches mit Information. Das finde ich sehr spannend. Und natürlich, was du angesprochen hast, dass die Kinder auch vor Ort sind, dass man vielleicht den Content auch mit den Kindern zusammengestaltet. Genau. Das ist vielleicht auch klar, die können jetzt nicht 3 Jahre sein, dann checken die sowieso nicht, was du sagst. Aber wenn sie, sagen wir mal, alles zwischen 6 und 12 oder so, wenn man diesen Rahmen nimmt und die Kinder in die Sendung integriert, aber vielleicht auch in die Vorbereitung der Sendung, ich glaube, dann kann man nochmal ganz coole Sachen erreichen. Und ein bisschen passt es auch zu meinen Vorstellungen, denn ich habe so ein bisschen mir Wissen macht A mehr als Thema rausgesucht, wo ich dachte, aha, das ist eigentlich ein cooles Ziel, was ja auch eine Kindersendung ist im Kern, obwohl ich die jetzt als Erwachsener auch noch gerne gucke. Hast du da auch mal reingeschaut? Na, jeder kennt Wissen macht A, also das ist dein Ziel. Mein Ziel ist Wissen macht A. Ja. Als Redakteur erstmal ein bisschen mitgestalten, weil ich finde es einfach immer diese Ideen, diese Einspieler, die sie haben und natürlich auch die Moderation, finde ich auch als Erwachsener irgendwie noch witzig. Aber ich meine, weil du gerade gesagt hast, das ist ja ungefähr so eine Kindersendung, also es ist ja eine Kindersendung, es ist schon ausgelegt auf das Publikum Kindersendung. Ja, die Zielgruppe ist schon jünger. Genau, aber das ist ja genauso auch bei den Kindernachrichten, kann es ja auch einfach dadurch, dass es so gut und einfach erklärt wird, ist es, also ich kenne auch ganz viele Leute, die noch Logo gucken zum Beispiel. Ja. Nur weil da steht für Kinder ab 6 Jahren oder so, heißt es ja, dass du es mit 26 nicht gucken kannst. Also, das stimmt. Dass es verboten ist oder ja. So. Das geht ja, also ist ja nicht so. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn auch vor allem Eltern zusammen mit ihren Kindern gucken. Das finde ich ja auch so eine wichtige Sache, weil oft gucken Kinder ja auch einfach alleine und kommen dann auch mal zu so Programmen, was vielleicht nicht so gut ist für sie. SpongeBob. Ja. Möchtest du SpongeBob anzählen? Ich möchte jetzt nichts gegen SpongeBob okay. sagen. Aber ich habe es doch selber nicht geguckt, tatsächlich. Okay. Ja. Aber es ist natürlich, wie du meinst, so, dass die Eltern mit den Kindern auch vielleicht in Austausch kommen, wenn die das gucken, dass man das sieht. Und dann sieht das Kind was und checkt das vielleicht nicht ganz und kann dann direkt die erwachsene Person fragen, ey, wie, was, hast du ja. das auch schon mal erlebt? Und dann kann die erwachsene Person da wieder drauf beziehen. Und dazu regt natürlich Kinderfernsehen auch so ein bisschen an, dass es den Kindern einfach so eine andere Vorstellungskraft gibt, einfach das zeigt, was sie vielleicht in dem Alltag nicht unbedingt Bezug darauf nehmen können. Ja, oder halt schon auch Bezug darauf nehmen können, dass sie halt alltägliche Personen aus Sicht eines anderen sehen oder halt Tipps bekommen, gerade wenn es ihnen irgendwie nicht so gut geht oder so, wie man damit umgeht. Also das finde ich schon, ist nicht nur das, was sie nicht in ihrem Umfeld haben, schon auch sehr wichtig, was sie in ihrem Umfeld haben, um besser verstehen zu können, wie auch Menschen miteinander ticken. ZDF-Logo ist jetzt ein langfristiges Ziel für dich oder mittelfristig oder kurzfristig? Wie würdest du das einschätzen? Ich bin immer von so Begrifflichkeiten, ja, was heißt jetzt langfristig? Also ich würde es bestimmt nicht mit 50 machen. Es wird halt mehr so ein mittelfristiges Ding, weil ich bin noch im Studium. Also ich werde jetzt nicht, das ist auch ganz traurig, die Logo-Moderatorin hat jetzt tatsächlich auch aufgehört, aber ich werde jetzt nicht ihren Job übernehmen, weil ich einfach noch nicht fertig bin. Es wird mehr so ein mittelfristiges Ding. Okay. Und wie hast du überlegt, da einzusteigen? Vielleicht können wir da die ZuschauerInnen auch ein bisschen mitnehmen. Bewirbt man sich dann da direkt auf den Moderationsjob? Geht man erstmal hinter die Kamera? Macht man erstmal ein Praktikum? Was hast du da dir persönlich für einen Weg konstruiert? Mhm. Also objektiv gesehen nochmal, es gibt ja sehr, sehr viele Wege, wie du in den Journalismus kommst und auch wie du weiterkommst. Das Wichtigste, was mir gesagt wurde, ist halt Beziehung tatsächlich. Aber nicht mal negativ gemeint, sondern es ist halt wirklich so, dass du durch Beziehung einfach den Kontakt herstellst und dann haben sie dich halt da. Weil ohne dich zu zeigen, wird es halt auch nichts. Was mein Plan ist halt irgendwie in nächster Zeit, wenn es klappt, mit dem Studium auch Praktika nebenbei zu machen, irgendwie. Weil das ist immer ein guter Einstieg. Du bist erstmal nicht so tief integriert und kannst dich ausprobieren. Also integriert in dem Sache, dass du da vertraglich festgelegt bist und dann auch nicht so schnell wieder eigentlich weg willst, weil du dann da Geld verdienst oder so. Bei Praktika ist halt das Tolle, dass du halt reingucken kannst. Und wenn es dir gefällt, bleibst du da, kriegst vielleicht ein Angebot oder dir wird irgendwo anders was gesagt, guck mal, da suchen sie oder so. Oder du gehst halt, also wenn es dir nicht gefällt, guckst du noch mal woanders rein. Das ist halt an Praktika ziemlich gut. Ich habe da jetzt aber nicht so ein Mindmap, muss ich sagen. Okay, du hast keine Mindmap gemacht. Nee, du? Eine ganz grobe, ja. Aber um diese Ziele zu erreichen, finde ich, ist es auch immer wichtig. Erstmal, glaube ich, ist das Wichtigste, was ich jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, Sachen machen, Sachen ausprobieren, weil oft, das ist mir in meinem eigenen Leben auch aufgefallen, habe ich so den Gedanken im Kopf und denke mir mal, ja, das klappt schon irgendwie so, aber es ist noch so vage formuliert und da hilft es mir dann vielleicht einmal auch die Ziele aufzuschreiben und dann zu gucken, was kann ich vielleicht schon in die Richtung machen, auf jetzt einem loweren Niveau sozusagen. Und das wäre dann sowas wie Lokaljournalismus oder halt sowas wie Campusradio. Das ist natürlich, jetzt klingt das wie so eine Werbeshow für unseren Kanal. Aber das ist eben eine gute Möglichkeit, weil du einfach wirklich, du hast hier keine größeren Rahmen oder so, sondern du kannst etwas sagen. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich möchte später bei Wissen macht A arbeiten. Ich konzipiere einfach mal eine Wissen macht A-like Sendung, die so ähnlich aufgebaut ist. Und das hilft mir einmal, um einfach Erfahrung zu sammeln. Zum anderen kann man sich damit auch super gut bewerben, weil wenn du nichts vorweisen kannst, dann ist es immer schwierig. So, dann stehst du da und die wissen gar nicht, können gar nicht deine Sachen einschätzen und du hebst dich natürlich auch nicht ab von den einigen Bewerbern, die dann ja vielleicht auch auftauchen. Aber willst du machen? Also ich hätte richtig Bock, irgendwie dir dabei zuzusehen, wie du eine Wissen macht A-Sendung machst. Ja, das wäre eigentlich witzig, ne? Aber muss das halt auf Hörfunk umlegen. Genau, das ist dann, da muss man vielleicht auch seine Stärken vielleicht mal so ein bisschen reflektieren und zu gucken, kann man das so ummünzen mit meinem, mit meinem Farbspektrum an Qualitäten? Ja. Gibt's da so viele? Einige, ich habe einige. Ich bin zum Beispiel sehr groß. Ich bin. Das stimmt. Ja. Ich habe immer wieder Angst vor dir. Du bist wirklich gefährlich auf dich. Ja. Hä? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Nee, mache ich nicht mehr. Also ich habe immer richtig Schiss. Hast du noch einen Tipp an unsere Zuhörenden? Ein Tipp jetzt auf Journalismus bezogen, aber vielleicht auch auf eigentlich, es geht ja hier ein bisschen um Ziele auch, die man im Leben hat. Ja. Wie erreicht man diese Ziele? Ja. Wie packt man die Ziele an den Haaren und zieht sie hier ran? Du hast ja schon ganz viel dazu gesagt, also dass man das nicht aus den Augen verliert und sich vielleicht auch einen kleinen Plan macht, mache ich jetzt auch. Aber das, ich glaube, das Wichtigste ist, nicht aufzugeben. Also wenn du wirklich ein Ziel hast, dann wirst du Rückschläge erleben. Und dir werden auch Leute sagen, du kannst es nicht, du machst es nicht, also nee, lass das mal lieber. Aber wenn du es wirklich machen willst, solltest du, glaube ich, nee, ich glaube es, ja, ich glaube es, aber ich bin mir relativ sicher, gib nicht auf. Weil es gibt so viele Sachen, die du noch nicht ausprobiert hast und Wege dahin. Ja. Genau, und das, ich hasse das auch, ich sage das jetzt so hart, wenn Leute sowas sagen wie, man startet irgendwie zum Beispiel ein neues Projekt wie ein Podcast oder wie ein Instagram-Channel oder ein YouTube-Channel und die Leute sagen dir, ey, das machen doch zig andere Leute, das lohnt sich doch gar nicht. Aber hätte sich Justin Bieber das damals gesagt, ich würde Justin Biebers Onkel wird zu ihm kommen und sagt zu ihm, ey, Bro, so, du brauchst es gar nicht versuchen, du schaffst es eh nicht. Ja. Er ist jetzt auf einmal einer der größten Popstars, die man sich vorstellen kann. Ja, vieles hält uns auch ab, einfach weil wir denken, dass wir es nicht können oder weil uns andere halt einfach sagen, nee, das wird doch bestimmt nichts. Aber wenn man es einfach mal machen würde, dann wird es eigentlich richtig geil. Ja, ich glaube, Ängste und so Gesellschaftsnormen wäre noch mal ein ganz eigenes Thema für Möwentalk. Absolut, du bist auch gerne noch mal eingeladen, tatsächlich. Ach, vielleicht schaue ich ab und zu auch noch mal vorbei. Ja, also. Special-Folge Jonas und Julius TV. das könnten wir ja auch noch mal einführen. Das steht aber noch in den Sternen, so wie unsere Karrieren. Was nicht in den Sternen steht, ist, dass jetzt noch ein Song kommt, den du uns mitgebracht hast, mit dem wir die ZuschauerInnen noch mal ein bisschen rausbegleiten. Und dann die vielleicht auch noch mal bei diesem Song reflektieren können über das, was wir gesagt haben und sich vielleicht noch mal ein paar Gedanken machen über das eigene Leben. Welcher Song ist es denn? Der Song heißt Forever von Churches. Dann hören wir da jetzt noch mal rein und hören uns aber gleich noch mal wieder. Willst du noch mal deine letzte Anmoderation machen in dieser Sendung? Ich würde die dir übergeben. Ja? Ja. Okay. Herzlich willkommen. Hier ist Möwentalk. Ihr hört immer noch die Folge mit mir, Jonas, und mit Julius, eurem neuen Möwentalk-Moderator. Und ja, ich werde jetzt etwas traurig. Etwas sentimental. Ja, es ist jetzt leider schon vorbei. Und ich wünsche dir aber ganz viel Spaß bei Möwentalk, Julius. Denn es ist einfach super, also was ich erlebt habe, war super spannend. Ich habe ja echt wirklich alles gehabt an Themen, was es geben kann. Ich hatte ernste Themen wie Alltagsrassismus, aber ich hatte auch super lockere Themen, den Eurovision Song Contest. Oder mit Christiane habe ich über Wolken geredet. Mit Katrina habe ich über Studieren mit Kind geredet. Also super viele spannende Themen und ich hoffe einfach, dass du auch so viele spannende Themen findest und dass du auch sehr viel mitnimmst dabei, weil das ist eigentlich das Geile daran gewesen, dass ich selber so viel gelernt habe, nicht nur über die Person, sondern auch über Thematiken, mit denen ich mich nicht auseinandergesetzt habe. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Ja, danke auf jeden Fall. Ihr könnt in die alten Sendungen mit Jonas auch reinhören noch. Die sind noch auf unserer Website verfügbar. Da sind dann die Musik ist da so ein bisschen rausgeschnitten. Das wird so bei mir jetzt auch der Prozess sein. Das heißt, da könnt ihr dann auch die Folgen, die jetzt schon ein bisschen älter sind, nochmal nachhören. Nochmal schauen, was war das nochmal. Und ich freue mich auch. Ich schaue mal, wen ich mir jetzt aus der Redaktion rauspicke. Vielleicht kommen da auch noch einige externe Personen dazu. Und ich wünsche dir aber auch persönlich noch ganz viel Erfolg in deinem weiteren Leben, in deiner Karriere. Vielleicht treffen wir uns ja auch nochmal. Das hört sich jetzt so dramatisch an, aber ich bleibe dem Campusradio erhalten. Du bleibst dem Campusradio treu. Aber vielleicht treffen wir uns ja auch beruflich. Wir haben jetzt über Journalismus geredet. Vielleicht trifft man sich ja auch irgendwann später nochmal wieder. Ich würde dir Hallo sagen. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde dir Hallo sagen. Das ist nett. Handschütteln schauen wir mal. Aber so zunicken, weißt du, so wie wenn du so wenn man so an Leuten vorbeigeht. Genau, wenn du so jemanden aus der 11. Klasse wieder siehst, jetzt hier in Kiel, so, ah, moin. Nee, da werde ich mich auf jeden Fall freuen dann. Okay, sehr gut. Ja, finde ich auch mal sehr nett. Ach, danke. Den ZuschauerInnen wünschen wir natürlich auch viel Erfolg im Leben generell. Schaltet eifrig das Campusradio ein, folgt Jonas bei Instagram, folgt dem Campusradio bei Instagram und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir verabschieden uns jetzt und wünschen euch eine tolle Woche, einen tollen Tag, ein tolles Leben. Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Ja, tschüssi.